Ja, also ich werde auf Deutsch sprechen, denke ich. Vielen Dank für die Vorträge. Und es war alles sehr interessant. Ich wollte nur so kurz sagen, dass es vielleicht ein bisschen problematisch war, dass es sehr, sehr deutsch geprägt war. Das heißt, sehr viele Sachen, die für selbstverständlich genommen wurden, nicht erklärt wurden. So, ich hatte zum Beispiel bei der Übersetzung sehr viele Probleme, weil es eigentlich so sehr kontextabhängig war, was so erzählt wurde. Und das ist vielleicht so, was man überlegen könnte in der Zukunft. Und weil es Kannst du kurz sehr. sagen, was du meinst? Dann können wir das ja jetzt auch klären, ne? Zum Beispiel, wenn es so Beispiele gegeben wurden von Büchern, die man nicht gelesen hat, das war so nur Leute, die in Deutschland gelebt haben und in Deutschland sozialisiert wurden, könnte das wirklich verstehen, zum Beispiel. Oder wenn man über Grundgesetz spricht, das heißt, dass man davon ausgeht, dass die Leute verstehen, welche Gewaltsverteilung es in Deutschland gibt. Oder wenn man über DDR und BRD spricht, dann heißt es, dass man denkt, dass die Leute wissen, was es für Geschichte dafür. Also solche Sachen, die eigentlich für Leute, die in Deutschland leben, selbstverständlich sind, die nicht unbedingt für Leute, die nicht in Deutschland sozialisiert wurden, selbstverständlich sind. Und ich hatte noch eine Frage, wenn es problematisch ist, und ich bin ganz sicher, dass es sehr problematisch ist, diesen Begriff von Migrationshintergrund zu benutzen, aber ich habe das Gefühl, man benutzt das trotzdem weiter, obwohl man das kritisiert. Und die Frage ist, was wollen wir dann benutzen, und statt diesen Begriff die ganze Zeit so weiterzuleiten, so diese Begriff in Erasure die ganze Zeit zu benutzen. So. Wir wollen das nicht benutzen, wir benutzen das trotzdem. Und ich finde das ein bisschen irgendwie kontraintuitiv, vor allem wenn man sieht, dass es in Deutschland ein großes Problem gibt, so über Rasse zu sprechen, genau deswegen. Aber dann spricht man die ganze Zeit über Migrationshintergrund auf irgendwelche Art und Weise. Also, genau. Danke. Also ich habe mir gerade die Reihenfolge so in etwa gemerkt. Es werden immer mehr Wortmeldungen. Ich habe das gerade mit der Orga gecheckt. Wir haben nur noch 15 Minuten Zeit. Das ist die erste Frage, auf die Peggy jetzt antworten kann. Und dann würde ich gerne mit deiner Wortmeldung weitermachen. Dann habe ich, genau, Silvia, dann warst du dran. Nee, Entschuldigung, genau, dann warst du dran. Dann du und dann hier vorne. Das war so ein bisschen die Reihenfolge. Genau, also mit der Mitte würden wir anfangen, aber davor eine kurze Rückmeldung, weil du hast direkt gesagt, du hast die Antwort auf die erste Frage. Naja, ich habe nicht die Antwort, ne? Aber ja, vielen Dank für die Nachfrage. Das gibt es natürlich immer, dass wir dann Kontexte haben, die nicht für alle zugänglich sind. Und da, wo wir können, sollten wir versuchen, das natürlich dann zu erweitern. Also zu den Büchern, Frank und Irene, und Frank als Kapitän hat, glaube ich, niemand im Raum gelesen, einschließlich mir, weil ich sie nämlich furchtbar fand. Es war ein Beispiel, es sind echte Titel von ostdeutscher Kinderliteratur, die auch noch mit weißen, blonden Kindern auf der Frontseite kamen und halt kein Angebot für mich als schwarzes Mädchen in der DDR geben konnten. Ich bin mir sicher, dass es bei meinen Schwestern im Westen ganz viele andere Beispiele auch gab. Roots, on the other hand, ist ein wichtiges Buch und ich kann es nur empfehlen, wer es noch nicht kennt. Es ist die Geschichte, die Familiengeschichte einer afroamerikanischen Familie in den USA, die in eigener Forschung auch hier wieder Wissen um die eigenen Biografien fruchtbar zu machen, selber herauszuholen, wieder zu entdecken, die diese Biografien zurückverfolgt bis in nicht einfach nur, wie wir immer sagen, Sklaverei, sondern die es zurückverfolgt vor der Versklavung. Und Sklaverei war Sklaverei. Warum ich das so mache, ist in Anführungszeichen, weil es natürlich keine naturgegebene Position als Mensch in Sklaverei gibt, sondern es ist ein Akt der Gewalt, der angetan wird, was sich sprachlich, ich weiß nicht, wie sich das übersetzen lässt, aber in dem Wort Versklavung verdeutlicht. Und es ist die Familiengeschichte, die zurückgeht nach Ghana vor dieser Versklavung. Und es ist die Entwicklung und das kollektive Überleben bis in die Gegenwart. Und wichtig für mich in diesem Buch war, ich würde schneller reden, ich kann auch ganz schnell reden, was ich aber nicht tue, war dieser Empowerment-Moment zu sehen, was kollektives Überleben und kollektiver Widerstand bedeutet. BRD und DDR sind diese Konstrukte zwischen Sozialismus und Kapitalismus, die sich Deutschland 1949 bis 1990 ausgedacht und geleistet hat. Und noch ein kurzes Wort, weil wir könnten lange drüber reden, gerade mit dem Blick auf institutionellen Rassismus hat man da sehr viel verhandelt, was doch sehr ähnlich war und alles verhandelt, deswegen sage ich auch geleistet hat, um das Trauma des Zweiten Weltkrieges so zu verarbeiten, dass es nicht allzu weh tut für das weiße Deutschland. Aber es hat sehr, sehr weh getan für die anderen Gruppen. Gerade wenn es zu Rassismus kommt, ist sehr viel ungebrochen weitergegeben worden. Und man konnte das sehr gut verstecken, indem man in der BRD gesagt hat, nee, das haben wir doch aufgearbeitet. Da müsst ihr schon in den doofen Osten gucken. Und während man in der DDR gesagt hat, das ist unser Problem nicht. Hier ist der Antifaschismus. Rassismus, Antisemitismus, müsst ihr in den Kapitalismus gucken. Auch deshalb, aber das sind tiefe geschichtliche Einschnitte, haben wir es heute auch noch mit institutionellem Rassismus zu tun. Ich spreche auf Deutsch. Ich wollte nur kurz noch hinzufügen, du hast vorhin gesagt, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, aber bezüglich Staatsgerichte zu intervenieren. Und ich glaube, was einfach auch eine sehr große Macht in diesem Staat ist und die auch, finde ich, bei diesen ganzen Rassismusgeschichten sehr wichtig sind, sind die Medien. Weil ich finde, gerade in den letzten Jahren mit AfD und Pegida und auch die Parteien, die sind so drauf angesprungen und alles andere, was es ja zweifelsohne gab mit den letzten geflüchteten Menschen, die gekommen sind, ist einfach in den Medien und von den Parteien total vernachlässigt worden. Und das wurde ganz, ganz, ich finde dieses Bild so schön, von dem leise und laut drehen. Und das wurde ganz, ganz laut gedreht. Und es gab in den 70er, 80er Jahren viele Ansätze, unterdrückte Nachrichten bekannt zu machen mit illegalen Radios, waren es damals Zeitschriften. Ich weiß, heute hat die Medienlandschaft sich verändert und ich bin da ein bisschen antiquiert. Mit den sozialen neuen Medien bin ich nicht so bewandert, aber dennoch die Hauptmedien verfolgen immer noch sehr diese Strategie und das ist, glaube ich, wichtig, ja, das auch im Blick zu behalten. Ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Konferenz. Okay, jetzt haben wir nur noch 5 Minuten, wird mir signalisiert. Deine Wortmeldung und dann Silvias, genau. Teşekkür ederim. Türkçe konuşacağım. Öncelikle burada bu kadar kadının arasında bulunduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sunuşlar da bence çok değerliydi. Zuallererst möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass ich unter so vielen Frauen mich befinde. Die Ergebnisse sind sehr wertvoll. Mir sind 2 Dinge im Kopf hängen geblieben. Erstens habt ihr sehr viel über Rassismus und Migration gesprochen und nicht so viel über Klasse. Und das wirkte auf mich, als hätten wir den Prozess nicht so genau verstanden. Und auch bei der Selbstorganisierung wurde das Thema Gewerkschaft vernachlässigt. Also ich würde gerne wissen, wo im Westen Klasse und gewerkschaftliche Organisierung da drin ist, in dieser Thematik. Und das Zweite ist, auch im globalen Kontext nimmt der Rassismus zu. Wir sehen zum Beispiel, was mit Trump passiert. Ich komme aus der Türkei. Mir ist Rassismus durchaus bekannt. Ich bin aus der Türkei. Da ist ein wirklich viele rassistische Angriffe und Atmosphäre. Aber auch im globalen Kontext. Im globalen Vergleich sehen wir halt die Zunahme von konservativen Kräften, die sich mit dem rassistischen Diskurs hegemon machen. Ich würde gerne wissen, wie in diese rassistischen und Spannungen und die Klasse und aber auch feministische Bewegung sich darin verhält. Und können wir dann auch dabei in uns schauen? Das frage ich mich auch gerade selbst, weil ich bin gerade im Asylprozess. Ich war eine türkische Wissenschaftlerin und ich sehe natürlich diesen Rassismus sehr deutlich hier, weil ich auf eine sehr harte Art und Weise von ihm betroffen bin. Ja, ich bin jetzt gerade etwas emotional. Es ist sehr schwer, das zu erleben. Also das, was ich hier erlebe, ist sehr bürokratisch, gleichzeitig sehr höflich, aber sehr rassistisch. Also dadurch, dass ich auch selbst aus einem rassistischen Land stamme und auch aus der feministischen Bewegung komme, finde ich es wichtig, sich selbst zu reflektieren und mal in sich zu schauen. Gut, in erster Stelle ich mich bedanke für euren Beitrag. Aber ich möchte etwas sagen, das mir gefällt hat in eure Gespräch. Das heißt, wir sind Migranten, wir leben nicht in der Luft, sondern wir sind drinnen in einer Gesellschaft. Das heißt, das mir gefällt hat, das war die politische Lage in Deutschland in diesem Moment. Was hat direkt Verbindung mit dem Rassismus heute? Ich sage nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Wir sehen ja jetzt in diesem Moment, wie die ultrarechte rassistische Partei und Bewegung hier in Deutschland wächst und in Europa. Das ist nicht neu. Die Tendenz ist nach Ultrarecht und Faschismus. Das haben wir präsent zu haben. Das heißt, wir leben nicht in der Luft hier. Das ist eine ganz prägnante Sache. Und wir müssen für die Zukunft denken, das wird schlimmer vielleicht. Wir haben jetzt diese ultrarechte Partei FDP, und wenn wir nicht aufpassen, wir haben in 4 oder 8 Jahre vielleicht in die Regierung, das für mich ist erschreckend, aber das muss präsent in unserer Analyse sein. Das wollte ich sagen und bemerken, weil das fällt mir das. Das war und vielen Dank für euch. Dankeschön. Wir müssen zum Ende kommen und ich möchte die Organisierung an der Stelle respektieren. Es tut mir total leid, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt an der Stelle tatsächlich abbrechen muss, weil ich bekomme hier sozusagen schon Druck und aus Respekt dem nächsten Panel gegenüber und wir sind müde, müssen essen, würde ich jetzt abschließen. Wir sind alle hier, das heißt, hoffentlich werden wir deine Frage auch noch weiter übernehmen. Auch an uns gilt es, ganz, ganz kurze Feedbackrunde auf die Fragen. Ich habe zwei Schlagworte gehört, Selbstorganisierung und Staat. Ich denke, wenn die migrantische, antirassistische, feministische, internationale Bewegung sich im Staat, also über Integrationspolitiken organisiert, werden wir ein weiteres Mal desorganisiert. Migration und migrantische als Bewegung und migrantische Politik kann nur jenseits des Staates funktionieren und mit einem anderen Konzept von Bürgerschaft, weil wir nicht nationale Bürgerinnen dieses Nationalstaates sind. Ja, ganz, ganz kurz. Die Frage zu Klasse, Gewerkschaft, das ist eine ganz, ganz wichtige. Wir müssen sie immer wieder neu stellen und ich danke Ihnen sehr für die auch Intervention, dass auch wir uns immer wieder reflektieren müssen. Das ist ganz richtig meines Erachtens. Die Frage wird in politischen Organisationen sehr viel auch diskutiert. Klasse spielt eine große Rolle. Selbstorganisation innerhalb und außerhalb mit Gewerkschaft war sehr groß in West- wie Ostdeutschland. Dass wir davon so wenig wissen, zeigt uns, wie hegemoniales Wissen, wie machtvoll offizielles Wissen ist. Meine Arbeit im Moment versucht auch gerade dazu beizutragen, ich arbeite im Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung zu einem neuen Projekt, nämlich 1968, 50 Jahre, was wir nächstes Jahr überall hören werden. Und wir werden ungefähr im März 2018 auch die Turnschuhfarbe von Joschka Fischer wieder kennen. Aber uns fragen, wo sind unsere Mütter, unsere großen Schwestern, unsere Tanten, unsere Bekannten, die awkward lady von nebenan, wo sind deren Geschichten? Und das sind nämlich genau diese widerstandsantikolonialen Bewegungsgeschichten. Unsere feministischen Schwestern waren auch damals schon aktiv und hier. Und wir wollen diese Geschichten erzählen und auch nächstes Jahr mit einbringen, was unter anderem auch hoffentlich dazu spricht, aber auch Ihre Frage zeigt, wie wichtig das ist. Denn die sind da, unsere Diskussion um Klasse, unsere Kämpfe in Gewerkschaften. Also, wenn Sie jemanden kennen, kommen Sie bitte zu mir. Wir kommen dann zusammen und werden auch das mit aufnehmen in dieses Projekt. Genau. Ja, ich will mich auch nochmal bedanken für die Frage nach Klasse, weil ich auch der Meinung bin, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir, wenn wir über Rassismus reden und auch besonders die Art, wie jetzt hier auch dieses Wochenende über Rassismus gesprochen wurde, Klasse immer auch eine Rolle gespielt hat, wenn wir über die Geschichte der GastarbeiterInnen und auch in Ostdeutschland der VertragsarbeiterInnen reden, aber auch wenn wir über Geflüchtete reden und sehen, in welche Form von Arbeiten sie integriert werden, dass Klasse immer auch eine Rolle spielt in der Geschichte von MigrantInnen in Deutschland und deswegen das Thema eigentlich ständig präsent war jetzt dieses Wochenende, besonders auch in sozusagen rassistischen Bildern, wenn MigrantInnen aufgeteilt werden in nützliche und nicht so nützliche MigrantInnen, also Menschen nur auf ihre Arbeitskraft reduziert werden, dass das immer auch im Rassismus eine Rolle spielt. Also dass man Rassismus nicht begreifen kann, ohne auch über Klasse zu sprechen. Das wollte ich auch nochmal bekräftigen. Danke nochmal für diese Nachfrage. Ich mache es ganz kurz, weil die Zeit drüber ist und ich keine Zeit mehr klauen will. Ich kann mich dem einfach anschließen, dass das implizit natürlich mitgedacht ist und dass das immer eingeschrieben ist, dass gesellschaftliche Verhältnisse in die Ökonomien und zur Aktualität, Nancy, glaube ich, heißen Sie, ja, zur Aktualität oder zu der heutigen Situation kann man nur sagen, klar, es geht um unsere Gegenwart, aber es ging jetzt bei diesem Panel einfach auch darum zu gucken, wo sind denn Best-Practice-Beispiele, sagen wir es mal so, in der Geschichte, wo sind die Widerstandsmomente, von denen wir für das Heute und für das Morgen lernen können. Ich möchte mich bedanken bei meinen Panelistinnen. Danke Aurora, danke BAFTA, danke Peggy. Ich danke euch und ich wünsche euch jetzt erstmal guten Appetit und wir setzen die Diskussion einfach im nächsten Panel und in dem übernächsten Panel fort und in den Pausen. Danke.